Ja, ich weiß ja nicht, was deine Nummer 1 Geschichte, was deine Top Story aus der Bibel ist. Das, was du so am liebsten vielleicht auch öfter liest oder dich damit am meisten beschäftigst. Vielleicht ist das ja die Geschichte von David zum Beispiel, dieser besondere Tag, den er mal hatte, als er diesem Riesen Goliath gegenüberstand. Die meisten kennen diese Geschichte vielleicht noch aus Kinderzeiten. Oder vielleicht ist es Josefs Geschichte, der vom Träumer zum Sklaven und vom Sklaven zum Vertrauten Pharaos wurde, also zum zweiten Mann im Staate. Ich weiß nicht, was deine Lieblingsgeschichte ist. Da hat sicherlich jeder auch so seine eigenen Punkte, die er in die Bibel hineingesetzt hat. Zu meinen Lieblingsgeschichten gehört die Geschichte von der Königin Esther. Warum? Sie zeigt, wie Gott die Fäden in der Hand hält. Es geht in dieser Geschichte um Menschen, die plötzlich merken, warum ihr Leben so verlief, wie es verlief, warum sie durch dieses und jenes hindurch mussten und sich nun plötzlich genau hier und nirgends sonst vorfinden und was es diesen Moment bedeutet und was in diesem Moment von ihnen verlangt wird. Das lernen wir durch die Königin Esther. Gottes verborgenes Handeln und unser Platz im Leben, das ist das Thema dieser Geschichte der Königin Esther. Gut 500 Jahre vor Christus gab es lange Zeit das persische Weltreich. Es reichte vom heutigen Libyen bis an die indische Grenze. König war ein Mann mit Namen Ahasversos. Wir nennen ihn ganz einfach mit seinem griechischen Namen Xerxes. 127 Provinzen standen unter seiner Herrschaft. Seine Hauptstadt Susa war überaus prächtig. Das ist zunächst mal der erste Blick auf diesen Xerxes. Der zweite sieht allerdings ein bisschen anders aus. Er hatte ein ganz mächtiges Ego. Er liebte Partys. Man kann das ganze Buch Esther auch einfach nach den verschiedenen Partys einteilen. Da wird eine Party nach der anderen beschrieben. Und es wurde gefeiert. Und das ist dann die dritte Seite von diesem König Xerxes. Er war brutal. Kam jemand unaufgefordert in den inneren Bereich seines Palastes, nahm er sein Zepter. Wenn er auf ihn zeigte, der bis dahin sich traute, war derjenige gerettet. Wenn er nicht mit seinem Zepter auf denjenigen zeigte, war es um ihn geschehen. Dann war der Kopf ab. Alles beginnt damit, dass Xerxes mal wieder eine Party gibt. 180 Tage, also nicht nur wie hier ein Wochenende, 180 Tage lang wurde mit der Schickeria des Landes gefeiert. Es wurde maßlos gegessen und noch mehr gesoffen. Zwischendurch veranstaltete der König Paraden, in denen er den ganzen Reichtum seines Riesenreiches vor den Gästen präsentierte. Am Ende gab es noch ein Volksfest für alle 7 Tage lang. Danach wurde es offenbar ein bisschen langweiliger, denn jetzt befahl Xerxes, man sollte seiner Frau mitteilen, der König wünsche, dass sie sich auf dem Fest zeige. Er hatte allen Reichtum vorgeführt, jetzt wolle er sein Kronjuwel präsentieren, die Königin mit dem schönen Namen Vashti. Heißt jemand so heute? Nein, ne? Können wir kaum buchstabieren. Vashti. Warum wohl? Wegen ihrer Intelligenz? Wegen ihrer starken Persönlichkeit? Wohl kaum. Schönheit war gefragt und natürlich auch damals schon nackte Haut, behängt mit teurem Schmuck. Und da kommt die Geschichte ins Stocken. Vashti wird sich ungefähr Folgendes gedacht haben. Ich soll mich da zeigen, nachdem die 7 Tage lang Krombacher und Dornfelder Spätburgunder gesoffen haben, da soll ich hin? Auf keinen Fall. Dann muss sich einfach verneigen vor dieser Vashti. Sie beugt sich nicht, sie kompromittiert ihre Würde nicht, sie verliert ihre Selbstachtung nicht, sie lässt sich nicht von lüsternen Blicken begaffen, sie ehrt das Ebenbild Gottes in sich, indem sie sich nicht komprimentieren ließ. Sie lässt dem König mitteilen, danke für die Einladung, aber nein, ich komme nicht. Und sie wusste, was sie tat, erhobenen Hauptes, naiv war sie nicht, kurz gesagt, sie musste ihre Koffer packen und wurde verbannt. Denn alle Männer am Hof wurden nervös, als das Flüstern losging. Sie kommt nicht? Was? Sie kommt nicht? Nein, sie kommt nicht. Wo kommen wir denn dahin, wenn sie nicht kommt? Wenn das unsere Frauen hören, sie werden nicht mehr gehorchen. Ja, wo kommen wir hin, wenn wir das jetzt zulassen? Seht ihr, so ungleich ist das in einer hierarchischen, männergeprägten Gesellschaft. Vashti verschwindet aus der Geschichte und Xerxes hat keine Königin mehr. Seine Ratgeber wissen, was Xerxes Spaß macht, aber auch, wie sie ihn lenken müssen. Wie löst man das Königinproblem? Heute nennen wir es etwas anders. Damals war es vielleicht eine Miss Persien-Wahl. Heute würden wir sagen, Persiens Next Top Model. Und das wird dann alles auch im Fernsehen übertragen. Und aus jeder der 127 Provinzen sollte das schönste Mädchen in den Palast gebracht werden. Die Mädels kamen in den Palast und jeden Abend wurde dem König, vornehm ausgedruckt, eines der Mädchen zugefügt, bis er seine neue Favoritin gefunden hatte. Und da kommt nun Esther ins Spiel. Noch heißt diese Esther Hadassa. Das ist ihr jüdischer Name. Sie ist vielleicht 16 Jahre alt. Sie ist nichts Besonderes, aber sie ist sehr, sehr schön. Aber da ist noch etwas. Hadassa mag schön sein, aber innerlich drin, in ihrer Seele, hat sie viele etliche Narben. Sie hatte früh Vater und Mutter verloren. Ein Vetter mit Namen Mordechai hatte sie aufgenommen und großgezogen. Ein sehr schönes, einfaches Mädchen mit einer harten Geschichte. Hadassa ist die schönste in ihrer Provinz und wird in den königlichen Harem gebracht und Mordechai macht sich verständlicherweise mächtige Sorgen um seine Ziehtochter. Er sagt, benimm dich und lass niemanden wissen, dass du Jüden bist, sprich Persisch, nimm auch einen persischen Namen an, Esther. Esther sollst du jetzt heißen, vielleicht geht dann alles für gut für dich aus. Und genauso sieht es auch aus. Esther wird in den königlichen Schönheitssalon gebracht und richtig aufgebrezelt, baden, den Körper mit Öl und Creme pflegen, Parfüm auflegen, Haare machen, Maniküre dezent schminken und das dauert. Esther wird ein ganzes Jahr durch den königlichen Schönheitssalon geschleust. Ich bin sicher, Esther sah nach diesem Jahr traumhaft aus. Sie wird zu Xerxes gebracht und den zerlegt es völlig. Der ist völlig hin und weg. Und Esther, dieses einfache jüdische Waisenkind, wird Königin von Persien. Jetzt könnte die Geschichte zu Ende sein und Esther lebte fortan im Palast glücklich und in Freuden ein ganzes Leben lang. Und wie enden Märchen? Und wenn sie nicht gestorben wäre, nicht, dann wäre es auch heute noch so. Nein, nicht wirklich. Denn jetzt kommt die Geschichte wichtigster Teil. Es gibt da nämlich ein Problem. Und dieses Problem heißt Haman. Haman. Haman ist sozusagen Chef des Stabes, sinngemäß der Kopf von dem König. Der König feiert ja nur, hat sein Ego und bestimmt, wer stirbt und wer leben kann. Aber es muss ja auch ein bisschen regiert werden bei 127 Provinzen. Der Chef des Stabes oder Kanzleramtsminister, würden wir heute sagen. Ein mächtiger Mann. Haman, ein Agagiter, ein Nachkomme Esaus, ein Feind der Juden. Von Geburt schon. Und der hat ein noch größeres Ego als sein Chef König Xerxes. Als der Staatschef wurde, befahl er, jeder müsse sich tief vor ihm verbeugen, wie vor einem Gott. Und alle fürchteten diesen mächtigen Haman und verbeugten sich tief, wenn sie ihm begegneten. Alle. Bis auf einen. Mordechai. Mordechai, der Mann Gottes, verbeugt sich nicht vor einem Menschen wie vor einem Gott. Noch einer also mit Selbstachtung und Integrität, einer wie Vashti. Und Haman ist tief getroffen. Er ist zutiefst beleidigt und gekränkt, es entwickelt sich Hass und er geht so weit, dass er sich eine Lizenz zum Völkermord an den Juden besorgt. Er verspricht dem König Xerxes reiche Beute aus den Häusern der toten Juden. Er schafft es, die Genehmigung zu bekommen, nicht nur Mordechai zu strafen, sondern jeden Juden und jede Jüdin zu töten, überall im weiten persischen Reich. Am 13. des letzten Monats im Jahr, so bestimmt es ein Los, sollte das Morden losgehen. Esther weiß von alledem nichts. Sie sitzt im Palast, ihr geht es gut, sie hat keine Ahnung, welches Leid ihrem Volk geschehen soll. Aber Mordechai weiß, was zu tun ist. Er legt seine Kleidung ab, bewirft sich mit Dreck, geht in Sack und Asche und demonstriert vor dem königlichen Palast gegen das Unrecht. Esther sieht bei einem Spaziergang eine abgerissene Gestalt vor dem Palast und erst beim dritten Hinsehen merkt sie, es ist Mordechai. Sie erschrickt tief, denn ihr Stiefvater sieht nicht mehr menschlich aus. Sie befiehlt, man solle ihm frische Kleider bringen und sich um ihn kümmern. Aber Mordechai lehnt die Kleider ab, er lässt sich nicht zur Ruhe bringen. So ist es ja manchmal, jemand muss den Mund aufmachen, jemand muss sagen, das hier muss aufhören, so geht es nicht. Dieses Unrecht schreit zum Himmel, jemand muss sagen, stopp, seht ihr nicht, was hier geschieht, stopp, es muss sich jemand kümmern. Verwahrloste Kinder, verschleppte Frauen, Familien, die den Boden unter den Füßen verlieren, Menschen, denen das nötigste Vorwand halten wird, Diktaturen, die ihr eigenes Volk abschlachten, Regime, die Kritiker in Arbeitslager stecken und mit denen wir natürlich auch gute Geschäfte machen, stopp. Es muss einer den Mund aufmachen und er darf sich nicht beruhigen lassen durch frische Kleider, durch ein Gespräch beim Minister, durch eine Spende, durch ein Wahlkampfversprechen. So einer ist dieser Mordechai. Und dann kommt es zu einem Gespräch, das alles klärt, in dem plötzlich aufleuchtet, wie Gott hier die Fäden in der Hand hat. Warum musstest du das alles durchmachen, Esther? Warum bist du jetzt hier? Warum bist du, was du bist, Königin am Hofe des Xerxes? Was wird jetzt von dir verlangt? Ja, was wird denn von Esther verlangt? Sie hat doch keine Ahnung, was da draußen los ist in dem wirklichen Leben. Als Mordechai erklärt, was da draußen los ist, da klärt er sie auf und sagt zu ihr, du musst mit dem König reden und für das Juden im Reich eintreten. Das musst du tun. Das kannst nur du. Esther erschreckt. Wer denkt sie? Ich? Einmal, weil sie keine Ahnung hatte. Dann aber, weil das, was Mordechai von ihr verlangt, einfach unmöglich ist. Es geht nicht. Und so lässt sie ihren Ziehvater Mordechai ausrichten, wenn ich das tue, dann ist das wie Selbstmord. 30 Tage lang hat mich der König nicht rufen lassen, heißt, meine Aktien stehen gerade nicht so gut. Und wenn ich jetzt einfach so dahin gehe, dann kann es sein, dass ich mich in Lebensgefahr bedringe. Mordechai, das überlebe ich nicht. Hören wir hinein in die entscheidenden Sätze dieser Geschichte aus dem Buch Esther, das Kapitel 4, die Verse 12 bis 17. Es wissen alle Großen des Königs und das Volk in den Provinzen des Königs, dass jeder, der ungerufen zum König hineingeht in den inneren Hof, Mann oder Frau nach dem Gesetz sterben muss, es sei denn, der König streckt das goldene Zepter ihm entgegen, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, zum König hineinzukommen. Und als Esthers Worte Mordechai gesagt wurden, ließ Mordechai Esther antworten, denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Esther ließ Mordechai antworten, so geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerin wollen so fasten, und dann will ich zum König hineingehen entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Mordechai ging hin und tat alles, was ihm Esther geboten hatte. Das ist gleichsam eine Wendung. Mordechai, der früher geraten hatte, sich anzupassen und unauffällig zu leben, der sagt jetzt musst du aufstehen, jetzt musst du dein Leben in die Waagschale werfen, jetzt geht es nicht mehr um Sicherheit und dein privates Glück, steh auf, jetzt geh los und mach den Mund auf, sag, was zu sagen ist. Ich finde, das ist eine ganz großartige Stelle. Wir möchten ja denken, dann geht die Welt unter, dann ist alles vorbei. Aber Mordechai sagt, wenn du nicht aufstehst und den Mund aufmachst, dann kommt die Rettung eben von woanders her. Und das gilt bis heute. Wisst ihr, das Reich Gottes hängt nicht nur an uns. Gott kommt zum Ziel. Gott lässt seine Sache nicht auffliegen, wenn Menschen versagen. Gott hat immer einen Plan B. Aber zunächst möchte er seinen Plan A mit uns durchziehen. Aber Esther, dein ganzer Weg bis hin zu diesem Tag war dann vergeblich. Es wird dir nichts nützen. Du, Esther und ich, unsere ganze Familie, wir werden getötet werden. Esther, vielleicht bist du doch nur deshalb hier und durch all das hindurchgegangen, um jetzt in dieser Stunde zu tun, was getan werden muss. Vielleicht hat Gottes Regie genau dich mit genau deiner Geschichte, dem Verlust deiner Eltern, den schweren Weg, die Zeit im Harem der königlichen Würde, dich jetzt genau hierher geführt. Jetzt ist deine Stunde. Du bist doch nicht hier, um schöne Kleider, gutes Essen, Vergnügen und ein ruhiges Leben zu genießen. Dafür bist du doch nicht hier. Denn für jeden kommt die Stunde, in der ihm auf die Schulter getippt wird und er bekommt die Chance, etwas Besonderes zu tun, das nur er tun kann. Wenn er es dann tut, werden das die besten Momente seines Lebens. Wenn du es dann tust, sind das die besten Momente deines Lebens. Willst du das verpassen? Es geht nicht um Sicherheit, um Vorsicht, um dein schönes Leben, um deine Pläne. Du bist jetzt Teil etwas weit Größerem. Du kannst Leben retten. Du kannst Teil von Gottes großen Plänen sein. Also entscheide dich. Und Esther entscheidet sich. Und das einfache jüdische Mädchen sagt diese großen Sätze. Okay, ich werde fasten und beten. Tut ihr das auch? Ich tue das alles nicht ohne mein Gott. Ich tue das nicht mit meiner kleinen Kraft. Vielleicht bin ich ja tatsächlich nur hier. Und gehe ich unter, so gehe ich unter. Esther verbringt 3 Tage im Gebet, denn Fasten hat immer etwas mit Gebet zu tun. Durch diese 3 Tage bekommt sie dann die innere Stärke, mit ihrem Leben zugunsten ihres Volkes abzuschließen. Die Königin gab also weder ihren luxuriösen Hofstaat auf, sie verzichtete weder auf die Krone noch auf die Dienerschaft oder ihre schönen Kleider. Das war alles nicht notwendig. Dennoch war ihr Geschluss entfasst. Die wichtige Entscheidung, die sie getroffen hatte, schloss alle geringeren Probleme mit ein und setzte gleichsam einen Schlussstrich unter das alte Leben. Von jetzt an lebte Esther nur noch Gott allein. Sie war sich selbst und ihren eigenen Interessen gestorben. Im Neuen Testament, in Matthäus 16, 24, 25, wir haben es in der Schriftlesung schon einmal gehört, aber es ist so wichtig, wer sein Leben festhält, der wird es verlieren, wird Jesus sagen, wer es um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Das hat Esther vorgelebt. Aus diesem Buch Esther wird Paulus seine starken Aussagen hinsichtlich ganzer Nachfolge studiert haben. Paulus war ja studierter Theologen, aber er hatte zum Studieren nur das Alte Testament. Und heute wissen wir, dass Paulus aus dem Buch Esther ganz viel herausgezogen hat, wie sich ein Leben mit Christus tatsächlich im praktischen Leben ereignet. Im Philipperbrief 1, 20-21, wie ich sehntlich erwarte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder Tod, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das hat Paulus sich nicht aus den Ärmeln gesogen oder irgendwie neu erfunden. Nein, er hat studiert im Alten Testament. Und die Grundlage dafür war das Buch Esther. Vielleicht mal so nebenbei eingeschoben. Esther ist ein ganz interessantes Buch. Wenn du das liest, wirst du eins entdecken. In dem Buch Esther kommt an keiner Stelle das Wort Gott vor. Das einzige Buch in der Bibel. Und trotzdem ist es in der Bibel. Warum, weiß ich nicht, ist so. Jetzt ist Esther bereit, dann eben alles auch in die Waagschale zu werfen, alles zu verlieren oder alles zu gewinnen. Dass es gut geht, kann niemand versprechen. Was für ein Mut, was für ein Herz, welch außergewöhnliche Frau. Am dritten Morgen dann trat eine unscheinbare junge Frau mit bleichem Gesicht und zuckenden Lippen hinaus, um die Schwelle zum Innenhof des Palastes zu überschreiten. Ich bin sicher, sie zitterte am ganzen Leibe, ihr Herz klopfte zum Zerspringen, als sie ungerufen in die Nähe des Königs kam. Da Esther sich durch diese Gesetzesübertretung selbst das Urteil gesprochen hatte und bereit als tot anzusehen war, hatte sie nichts mehr zu verlieren, aber alles zu gewinnen. Getrieben von einer unsichtbaren Macht warf Esther das alte Leben fort. Und die anderen starrten ihr nach, als sie ging. In ihren Augen war es ein tollkühnes Unterfangen. Und in Esthers Herzen tönte es fortwährend: Wenn ich umkomme, so komme ich um. Wenn ich umkomme, so komme ich um. Wenn ich umkomme, so komme ich um. Gott helfe mir. Und Gott half ihr. Und dann ist die Geschichte eigentlich schnell zu Ende erzählt. Esther sagt ihrem Mann, dem König Xerxes, was Haman wirklich vorhat. Sie bittet den König, dem Treiben Hamans ein Ende zu bereiten. Und so geschieht es. Haman hängt am Ende an dem Galgen, der für Mordechai bereitstand. Und Mordechai wird neuer Staatschef. Diese wenigen Sätze sind sehr zusammengeschrumpft in dem, was in der Bibel steht. Aber sonst sitzen wir bis morgen früh hier. Es heißt sogar, dass sich viele im Persischen Reich für den Glauben an den lebendigen Gott Israels entschieden, weil sie so beeindruckt waren von Esther und Mordechai. Wir verstehen viele Führung Gottes nicht und dann sind wir plötzlich an diesem Ort und denken, vielleicht musste ich da ja durch diese schwere Geschichte. Vielleicht bin ich jetzt nur aus einem Grund hier in dieser Position mit diesen Möglichkeiten, um genau das eine zu tun, was jetzt Not tut. Deshalb, mach den Mund auf, streck die Hand aus, stell dich zur Verfügung, bring dich ein, wirf dein Leben in die Waagschale. Es muss ja nicht immer das ganz große Drama sein, so wie bei Esther. Es sind da Menschen in meinem Umfeld, die Jesus nicht kennen. Der Nachbar, der nicht mehr klarkommt, der kranke Kollege, dem ich sagen kann, dass ich für ihn bete. Der Konflikt im Betrieb, wo ein Integrer und klar sagen muss, was Recht und was Unrecht ist. meine Gaben für das Volk von Jesus in dieser Stadt, da wo Not am Mann, wo Not an der Frau ist. Esther war kein Superstar, sie war ein schlichtes Mädchen, und als es ernst wurde, fragte sie ganz erschrocken: Wer, ich? Und Mordechai antwortete: Genau du. Und deshalb, wenn du Student oder Schüler, Familienvater, du, genau du, du mit der schweren Lebensgeschichte, du, genau du bist an der und der Stelle gefragt, du, der du auch über 60 Jahre alt bist, du, die von sich so denkt, so unbegabt und unattraktiv zu sein, du alleinerziehende Mutter, du hochbeschäftigter Unimensch, du junger Erwachsener, du, genau du. Esther, weil Esther ihre Komfortzone verlassen hat und sich ganz von dem lebendigen Gott abhängig machte, kam die Rettung für ihr Volk. Und damit kam der falsche Mensch, Haman, endlich raus und der richtige Mordechai hinein. Neue Verordnungen wurden im Namen des Königs öffentlich bekannt gegeben, diesmal aber eben nicht auf Hamans, sondern auf Mordechais Befehl. Und einer lautete, und dann steht auch in diesem Buch Esther, und die Stadt Susa jauchzte und war fröhlich. Für die Juden aber war Licht und Freude und Wonne und Ehre gekommen. Und in allen Provinzen und Städten, an welchen Ort auch immer des Königs Wort und Gesetze gelangte, da war Freude und Wonne unter den Juden, Gastmahl und Festtag. Und viele aus den Völkern im Lande schlossen sich den Juden an, denn die Furcht vor den Juden war über sie gekommen. Mordechai war aber groß am Hofe des Königs, und die Kunde von ihm erscholl in allen Ländern, wie er immer mächtiger wurde. In der Königsstadt Susa, durch alle Provinzen des Landes, in allen Dörfern und Höfen, hinterließ alles, was im Palast geschehen war, einen tiefen und bleibenden Eindruck. Kein Gebiet des Staates blieb von der Veränderung ausgeschlossen. Jedermann merkte, dass mit dem König etwas Wunderbares geschehen ist. Als Mordechai Gottes Pläne im Palast und Gebote im Palast eingeführt hatte, bekam Gottes Volk, dem diese Gebote ja einmal anvertraut worden waren, endlich Ruhe vor ihren Feinden. In dem damaligen größten geschlossenen Weltreich, endlich Ruhe vor allen Feinden. Kummer verwandelte sich in Freude, Trauer in Festjubel, Bruderliebe hatte bald alle Furcht verdrängt. Man schickte sich gegenseitig Geschenke und gab Opfer für die Armen. Und als der Plan zur Vernichtung der Juden im bösen Herzen Hamans ersonnen wurde, einen Anschlag auf die Juden verrichten, hatte er nach einem alten Brauch das Los, das sogenannte Pur, geworfen. Er wollte auf diese Weise einen glücksbringenden Tag, an welchem er seine grausamen Absichten ausführen konnte, wählen. Der so gewählte Tag war der 13. Tag des Monats Adar. Aber anstatt dass die Juden an diesem 13. Adar umgebracht wurden, durften sie sich am 14. Tag mit unaussprechlicher Freude freuen, als ein Volk, das wunderbar errettet worden war. Zum Tode verurteilt, war ihnen das Leben neu geschenkt worden. Das Volk der Juden feiert seither, Jahr für Jahr, durch alle Generationen hindurch, das Purimfest. Es bekam seinen Namen nach dem Pur, nach dem in der alten Sitte geworfenen Los. Israel feiert dieses Fest in dankbaren Gedenken an seine wunderbare Errettung. Und es gelten seit der Einsetzung des Purimfestes, seit also über 2500 Jahren, immer sieben gleiche Regelungen. Es wird erstens das Buch Esther vollständig in einem Zuge durchgelesen. Geschenksendungen an den Nächsten oder an Freunde werden gemacht. Es wird die Tora den ganzen Tag auch gelesen, die Auszüge davon werden vorher festgelegt. Es wird gesagt über die Wunder beim Gebet und Tischgebet, über die Wunder der Errettung. Purim ist ein Tag, den die Juden mit Essen und Trinken feiern und möglichst viele sogenannte Hammantaschen essen. Und es besteht ein Gebot von Trauerreden und Fasten. Ein Jubeltag in dem Volk Israel. Auch dieses Jahr haben die Israelis das Purimfest gefeiert nach unserem Kalender am Freitag, den 22. März und nächstes Jahr am Mittwoch, den 11. März. Und wer die Möglichkeit hat, zu dieser Zeit nach Israel zu reisen, der erlebt einen Jubelschrei durchs ganze Land. Aber noch eine andere bemerkenswerte Tatsache ereignete sich, die wir schon gehört haben. Ich sagte, aus vielen Völkern im Lande wurden Juden, denn die Furcht vor den Juden war über sie gekommen. Furcht nicht in dem, dass ich Angst habe, sondern Ehrfurcht, dass ich entdecke haben, die haben etwas, was ich nicht habe. Das Volk um die Juden herum fing an, zu sich selbst zu sagen, wenn es so viel wert ist, sich zum Volke Gottes zu gehören, dann will ich auch ein Jude sein. Ich möchte diesen Gott auch kennenlernen, der sein Volk vom Tode erretten und seine Gegner vernichten kann. Einen Gott, der seinem Volk Ruhe und Frieden geben kann. Das will ich auch erleben. Neutestamentlich. Es gibt nichts, was so ansteckend ist als ein Mensch, der in Wahrheit mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Solche Menschen sind immer evangelisierend. Sie schaffen Bekehrung. Sie bewirken, dass der Sünder von Herzen seine Schuld bereut und anfängt zu hungern und zu dürsten nach Gerechtigkeit. Sie macht, dass er aus tiefstem Herzen ruft, Herr, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Ist das die Wirkung, die auch dein Leben auf deine Nachbarn, auf alles das, was um dich herum ist, deine Kinder, deine Familie ausübt? Mordechai aber ging hinaus vor dem König in königlichen Kleidern, blau und weiß, und mit einer großen goldenen Krone angetan, mit einem Mantel aus Leinen und Purpurwolle, und die Stadt Susa jauchzte und war fröhlich. Susa damals schon eine sogenannte Großstadt. Lass Gott durch den Heiligen Geist so an deinem inwendigen Menschen wirken. Er will dich kräftigen, er will dich gründen, damit der Herr Jesus Christus auch in deinem Leben verherrlicht werde, wie er bereits im Himmel verherrlicht ist. Nach Esther, Kapitel 10, ist dies alles genau aufgeschrieben worden und auch noch bis heute erhalten. Das Bild ist ein Originalbild von der Schatzkammer in Persien. Dort liegen die Schriftrollen von König Xerxes. Klimatisiert, wunderbar aufgehoben, registriert. Fantastisch. Geschrieben alles in der sogenannten Chronik der Könige von Medien und Persien. Susa ist auch heute eine Großstadt und die gewaltige Schlossanlage ist zum größten Teil ausgegraben. Wobei Susa zuerst groß war, aber dann irgendwann eine bescheidene Sommerresidenz war und nach Fertigstellung des wesentlich größeren Regierungssitzes mit Schloss später alles in Persopolis war. Mordechai und Königin Esther waren sehr beliebt in Persien und die Perser waren bis 1978 nach Christus, also bis zum Sturz von Schah Reza Pahlavi, immer den Juden freundlich gesonnen. Erst im Jahr 1979 mit der Machtübernahme von Scheich Alatollah Khomeini, ein Agagita, ein Nachkomme Hammans, hat sich erneut ein Feindbild gegen die Juden aufgebaut. Und der Iran hat heute das feste Ziel, Israel aus allen Landkarten herauszuradieren. Die Grabanlage von Mordechai und Esther im heutigen Hamadan, im westlichen Iran, eine Provinzhauptstadt, ist immer noch eine Pilgerstätte der Juden, aber auch insbesondere der Perser. Durch dich, genau wie bei Esther, denke ich, kann Gott Großes in dieser Welt bewegen. Wer ich? Ja, genau du. Ich möchte mit uns beten. Herr unser Gott, Jesus Christus, ganz herzlichen Dank, dass du dieses einfache Mädchen Esther uns als Vorbild, als eine außergewöhnliche Frau so vor Augen geführt hast. Danke, Herr, dass du mit ihr deine Geschichte geschrieben hast. Und wenn diese Frage an uns kommt, wer ich, dann bitte ich, dass wir Ja sagen, dass wir den Mut haben, alles in die Waagschale zu werfen, weil du dann durch uns wirken willst. Danke, Herr, dass wir das erleben dürfen. Amen.